Das war ein längerer Ausschnitt aus einem Konzert von Janis Joplin in Deutschland, dem einzigen von ihr in Deutschland. Es fand am 12. April 1969 in Frankfurt am Main statt. Um dem Bayerischen Rundfunk ist es zu verdanken, dass dieses Konzert damals in Bild und Ton dokumentiert wurde. Es wäre zu schön, wenn sich die Münchner Kollegen zu einer ungeschnittenen Ausstrahlung des damaligen Konzertes entschließen könnten. Vielleicht sind die Originalfilmrollen aber verloren gegangen oder es gibt rechtliche Probleme. Im Sommer 1969 nahm Janis Joplin plus Begleitband ihre erste Solo-LP auf. I've Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama, lautet ihr voller Titel. Eine Platte, deren Produktion durchaus nicht harmonisch verlief. 10 Tage lang dauerten die Aufnahmen, die Musiker rechneten noch mit weiteren Sessions zwecks Feinschliff der Musik, aber im September 69 war die Platte auch schon auf dem Markt. Mir gefällt sie trotzdem sehr. Im August 69 hatte Janis Auftritte bei Open-Air-Festivals. Beim Woodstock-Festival trat sie nach einem Set von Grateful Dead und vor Sly and the Family Stone auf. Nach Aussagen einiger Zeitzeugen soll Janis Joplins Auftritt von ihrem exzessiven Alkoholkonsum beeinträchtigt gewesen sein. Die knappe Stunde, die vom Woodstock-Auftritt auf Tonträgern überliefert ist, klingt in meinen Ohren gar nicht schlecht. Das, was Janis Joplin vor dem nächsten Song dem Publikum in Woodstock mitteilt, lässt ahnen, dass damals allerdings nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschte. Die sanitären Verhältnisse waren bekanntlich miserabel, das Trinkwasser wurde zeitlich knapp, schlechtes Wetter verwandelte das Festivalgelände in einen Matschhaufen und die Auftritte der Bands verschoben sich gleich stundenweise nach hinten. Wenn ich Janis Joplin richtig verstehe, fordert sie hier das Publikum auf, sich nicht alles gefallen zu lassen, nur weil einem die Musik eben gefällt. Music's supposed to be different than that. Bei Musik soll es doch um etwas anderes gehen, nicht um Geschäftemacherei. Aber vielleicht verstehe ich Janis Joplin hier falsch. Hören Sie selbst.